Er stand auf, sah sich verwirrt um, als sei er erstaunt, dass er hierher gekommen war, und ging zu der Teskibrücke. Er war bleich. Die Augen brannten, in seinen Gliedern lag tiefste Ermattung. Plötzlich aber war es ihm, als könne er leichter atmen. Er glaubte zu fühlen, dass er diese furchtbare Last, die ihn so lange bedrückt hatte, abgeworfen habe, und in seiner Seele wurde es mit einem Male leicht und frei. »O Gott«, betete er, »zeig mir meinen Weg, und ich sage mich los von dieser meiner verfluchten Idee.« Als er über die Brücke ging, blickte er still und ruhig auf die Neva und auf die untergehende, grellrote Sonne. Trotz seiner Schwäche empfand er keine Müdigkeit. Es war, als sei das Geschwür an seinem Herzen, das den ganzen Monat herangereift war, plötzlich aufgegangen. Freiheit. Freiheit. Er war jetzt befreit von dieser Verzauberung, dieser Behextheit, diesem Wahn, von dieser Versuchung. Später, als er an diese Zeit und an all das zurückdachte, was mit ihm in diesen Tagen, Minute für Minute, Punkt für Punkt, Strich für Strich vorgegangen war, setzte ihn fast bis zum Aberglauben ein Umstand stets in Erstaunen, der im Grunde genommen nicht besonders ungewöhnlich war, dem aber später wie die Fügung seines Schicksals erschien. Und das war Folgendes. Er konnte es absolut nicht verstehen und sich erklären, warum er, ermüdet und abgespannt, statt auf dem kürzesten und geradesten Wege nach Hause zu gehen, plötzlich über den Heumarkt, den zu durchqueren ganz überflüssig war, nach Hause zurückkehrte. Es war kein bedeutender Umweg, aber doch ein offensichtlicher und völlig überflüssiger Umweg. Gewiss, er war dutzende Male nach Hause zurückgekehrt, ohne sich der Straßen zu erinnern, durch die er gegangen war. Warum aber, fragte er sich immer wieder, warum passierte eine so wichtige, eine so entscheidende und gleichzeitig eine so höchst zufällige Begegnung auf dem Heumarkt, über den zu gehen er gar keine Veranlassung hatte, gerade zu der Stunde, in dem Augenblick seines Lebens, in solch einer Seelenstimmung und unter solchen Umständen, unter denen diese Begegnung die entscheidendste und endgültigste Wirkung auf sein ganzes Schicksal ausüben musste. Als hätte sie hier absichtlich auf ihn gelauert.